Kapitel 10 Sätze und Satzverbindungen Hauptsatz und Nebensatz Falls, wenn Übung 2 Omas Hausmittel gegen Krankheiten Lösen Sie die Übung mündlich oder schriftlich. Beispiel A Sie haben Halsschmerzen. Essen Sie mehrmals am Tag einen großen Löffel Honig. Wenn Sie Halsschmerzen haben, essen Sie mehrmals am Tag einen großen Löffel Honig. A. Sie haben Halsschmerzen. Essen Sie mehrmals am Tag einen großen Löffel Honig. Wenn Sie Halsschmerzen haben, essen Sie mehrmals am Tag einen großen Löffel Honig. B. Sie haben Schnupfen. Spülen Sie die Nase vorsichtig mit Salzwasser. Wenn Sie Schnupfen haben, spülen Sie die Nase vorsichtig mit Salzwasser. C. Sie haben Kopfschmerzen. Trinken Sie einen Espresso mit ein wenig Zitronensaft. Wenn Sie Kopfschmerzen haben, trinken Sie einen Espresso mit ein wenig Zitronensaft. D. Sie fühlen sich nicht gut. Sie sollten auf jeden Fall im Bett bleiben. Wenn Sie sich nicht gut fühlen, sollten Sie auf jeden Fall im Bett bleiben.